Comunidades urgentes, comunidades urgentes, comunidades urgentes. Ich habe mir da ein paar Jahre hier in der Flagge mal da gekommen.